Kundgabe 705. Empfangen durch Bertha Dudde am 10.12.1938. Erbe des Vaters. Kindschaft Gottes. Lichtwesen. Ihr seid meine Kinder, und das muss euch genügen, nach meinem Willen zu leben und in ein rechtes Verhältnis zu mir zu treten. Denn so ich euch erwählet habe, das Erbe des Vaters anzutreten, in meinem Reich gleich mir tätig zu sein, die Wunderwerke der Schöpfung zu vermehren, wenn ich euch nichts vorenthalten will, was im ganzen Weltall geschaffen ist, so müsstet ihr daraus ersehen, dass meine Liebe zu euch unbegrenzt ist und dass wiederum diese Liebe einzig und allein der Ausfluss des Vaterherzens ist, somit ihr mit mir auf das Innigste verbunden sein müsst. Und was aus mir ist, geht den Weg der Materie, um mir völlig ähnlich zu werden, denn nur in der Überwindung dieser liegt die Gottähnlichkeit. Es darf kein Atom von Weltliebe, von Liebe zu Dingen, die beherrscht werden von gegnerischer Macht, einem mir gleich sein wollenden Wesen anhaften. Es muss als völlig gereinigtes Lichtwesen mir zur Seite schalten und walten können und mit mir immer das Gleiche wollen und in Kraft setzen. Und diese hohe, euch überaus beseligende Aufgabe steht euch allen zu, die ihr meine Kinder seid. Ihr könntet es heute noch nicht fassen, welche Wonnen diese Aufgabe in sich birgt, denn euer Geist ist sich der unendlichen Tragweite meiner Worte noch nicht recht bewusst. So ihr aber das Fleisch werdet abgelegt haben und mit geistigen Sinnen im Weltall Umschau halten, werdet ihr mit heiligem Erschauern meiner Worte eingedenk sein. Ihr werdet es fassen und selig sein und euch voller Liebe dem göttlichen Schöpfer zuneigen, der euch dieser Aufgabe gewürdigt hat. Doch die Kindschaft Gottes setzt geistige Reife voraus, in der Nähe eures Vaters ständig weilen zu dürfen. Alle Pracht und Lichtfülle kann einem geistigen Wesen erst dann zustehen, wenn es selbst ein Lichtwesen geworden ist, das heißt, den Reifezustand erreicht hat durch dauerndes Liebeswirken. Dass es also gleichsam selbst zur Liebe geworden ist und sich so dem Urlicht, dem himmlischen Vater als Selbstliebe, nähern darf. Dann wird mein Wille euch, meine wahren Kinder, erfassen. Ihr werdet stets das Gleiche wollen und in der Ewigkeit unausgesetzt tätig sein zu eurer eigenen Seligkeit und der Beglückung zahlloser Lebewesen, die Kraft meines Willens wieder aus euch hervorgehen. Und ihr werdet Lob und Dank singen dem Vater des Alls bis in alle Ewigkeit. Amen.